ich weiß nicht, was toll ist. Persönlich habe ich die Auffassung, dass Evaluation an sich eine Form des demokratischen Lösungs ist, abgesehen von Konsumforschung. Das ist ja historisch so. Das ist bis 45 an die meisten Evaluationsforschung aus dem Vorteil geschlossen worden. Das ist eine Konsumforschung. Insofern halte ich Evaluation wirklich als demokratisches Leben. Potenziell. Das Menschen auch ständig. Deshalb finde ich das ganz toll, wenn sie einen Migranten oder Menschen zu Wort kommen, stimmen. Sondern gegen das Konzept, dass du die Voice hast. Dass du einem Menschen eine Stimme geben, die äußert zu können. Das ist ja wirklich ein Demokrat. Ja, stimmt. Okay. So, dann danke ich nochmal herzlich für die Vortrag.